bist es ja, o hochverdienter Mann, der in unausgesetzten Lehren mit höchsten Ehren den Silberschmuck des Alters tragen kann. Dank, Ehrerbietung, Ruhm kömmt alles hier zusammen. Und weil du unsere Brust als Licht und Führer leiten musst, wirst du dies Freudige bezeigen, nicht verdammen.